Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: Invasion der Nordlichter, neue Musik aus Finnland. Am Mikrofon ist Thomas Elbe. Ein richtig kleiner Erfolg für diese Gruppe aus Helsinki, die sich zwischen Garbage und Sisters of Mercy ihren Hit zusammengeklaubt haben. Nicht sehr originell, aber wirkungsvoll. 16 on Ice, so der Name der Band, mit dem Song Gothic Girl. Zeit mal ein wenig in der Geschichte finnischer Rockbands zu kramen. Ein Name, der da immer wieder eine Rolle spielt, ist Silun Veljet. Die Name ist international eher unter dem Namen La Murder bekannt und spielte 88 zusammen mit den Bollock Brothers in Deutschland, um ihre LP Shit Hot zu bewerben. Darauf findet sich ein echter Rockklassiker, schon fast im Stil der heutigen Hymn La Murder mit dem Song Love on the Edge. sighs will rust in my eyes. A teardrop's about to break free. A mood of regret brings a tear of joy. I'm as happy as that can be. Gravity gathers the sheen of the streets as you head through the vast out of town. A twist in my shadow, I'm bending your beams. I know you'll be coming around. We're heavenly bodies of critical mass. I know it will come to pass. We'll be right back. Mittlerweile in den USA auch schon keine Unbekannten mehr. Das waren Lemonator mit ihrem, die 1998 ihr erstes Album rausbrachten und seither in Finnland zu den großen und neuen Rockhoffnungen gelten. Gerade was die Black Metal und die sogenannte Gothic-Rock-Szene angeht, hat Finnland einiges zu bieten. Es kommt wohl daher, dass Rockmusik eh einen festen Platz in der finnischen Kultur hat und dass gerade die Metal-Szene weltweit ihre dunklen Seiten entdeckt und so auch von dort neue Impulse kommen. To Die For ist eine klassische Liveband, die in Finnland schon so etwas wie einen festen Fanbase hat. Hier und jetzt ihre Coverversion des Sandra-Klassikers In the Heat of the Night. We'll be right back. In der schwarzen Szene sehr angesagt und mehr als angeheimtippt. Nightwish, so die Name der Band mit der Stimme von Sängerin Tarja, die Operngesang studiert hat und diesen auch hier in einer ganz eigenen Form zur Geltung bringt. Wir hörten die finnische Gruppe mit Deep Silence Complete von ihrem dritten Album. Zurück zu den finnischen Soundtüftlern und elektronischen Klangcollagisten OPL Bastards. Die Gruppe mit Plattenverträgen in England und Deutschland hat beim diesjährigen Electronic Beats Festival in Köln viele Fans dazugewinnen können und zählt sicher zu den Bands, die den Geheimtipp-Status längst hinter sich gelassen haben. Hören wir sie mit Scorpius. We'll be right back. drivers out of their minds. Everyone's screaming. It's time I choose my kind of street. It's got to be so much better. It's got to be so much better. It's got to be. Das war nochmal ein Song der gestandenen 22 Piste Pirco von ihrem aktuellen Album Rally of Love, das sie in diesem Monat im Rahmen ihrer Deutschland-Tour auch live präsentieren werden. Man darf also wirklich gespannt sein. Live unterwegs sind die Leningrad Cowboys zurzeit nicht, aber ihr Best-of-Album, das vor einiger Zeit erschienen, lässt schließen, dass die Finnen zurzeit eine kreative Pause einlegen. Laut ihrer Website haben sie schon bei der Geburt Schuhgröße 45, die dann im Laufe ihres Lebens auf 57 bis 76 hochgeht. Tja, Humor haben sie immer schon gehabt. Hier sind sie mit ihrer Coverversion von These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing where you should have been messing. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking. That's a modern rule. One of these days these boots are gonna walk all over you. But you ain't been right yet. And what's in you, you ain't got time to learn. These boots are made for walking. That's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over. In Finnland gibt es auch wie überall anders auch in Europa Girlbands. Milla Alftan ist so ein Projekt, die finnische Variante von Britney Spears sozusagen. Hören wir sie mit Had Enough. I do it all wrong. It's time for you to see how things are. We don't Broke my heart into my baby. I've had enough of you. Had enough of you. Had enough. Had enough. You're this with someone else. You've had your lovers and you're so innocent. You check my mails and you're snooping around. You're no good, you just wanna put me down. Everything I say it all wrong. Everything I do it all wrong. It's time for you to see how things are. We don't belong together, Mr. Know-it-all. I've made up my mind. Broke my heart into my baby. I've had enough of you. Schon fast Neoklassik. Das war noch einmal Jimmy Tenno vom Album Out of Nowhere mit Blood Borscht. Ich hoffe, meine Exkursion durch die aktuelle finnische Musikszene hat Ihnen Spaß gemacht. Beenden möchte ich die Sendung mit einem international sehr gefragten Finn. Soundtüftler Vladislav Delay, so sein Name, von seinem aktuellen Album Anima hören wir das Titelstück. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Thank you.

Thank you.